Überraschend positive Signale kommen aus Brüssel und Athen. Sowohl die EU-Kommission wie auch die griechische Regierung sind optimistisch, dass die Verhandlungen über das 86 Milliarden Kreditprogramm bereits in den kommenden Tagen abgeschlossen werden können. Die EU-Kommission und Griechenlands Finanzminister Tsakalotos zeigen sich gleichermaßen ermutigt von den Fortschritten bei den Reform- und Sparverhandlungen in Athen. Wir bewegen uns in die richtige Richtung und setzen die intensive Arbeit fort, sagte gestern eine Sprecherin der EU-Kommission. Als ausgesprochen kooperativ bezeichnen EU-Diplomaten in Brüssel die Gespräche in Athen. Offenbar habe Griechenlands Premier Tsipras seinen Ministern die Anweisung gegeben, mit den internationalen Geldgebern zu kooperieren, heißt es bei der EU-Kommission in Brüssel. Bis zum 20. August müssen nicht nur die Finanzminister der Euro-Staaten den ausgearbeiteten Reform- und Sparmaßnahmen Griechenlands zustimmen, sondern auch mehrere nationale EU-Parlamente, darunter der Deutsche Bundestag. Denn am 20. August muss die Tsipras-Regierung 3,2 Milliarden Euro an die Europäische Zentralbank überweisen. Entweder gibt es bis dahin einen neuen Überbrückungskredit oder das dritte Hilfspaket für Griechenland ist bereits unter Dach und Fach. Andernfalls droht Athen im Falle einer Nichtüberweisung an die EZB der Grexit.